Ja, vielen herzlichen Dank und von meiner Seite aus auch einen guten Abend. Sie merken oder ihr merkt wahrscheinlich, so Stimme ist ein bisschen angeschlagen, waren einige Veranstaltungen in letzter Zeit, aber geht auch, glaube ich, ganz gut ohne Mikrofon und hoffe, ich halte das jetzt durch. Die Zeit über, wenn es ab und zu mal überschlägt, bitte nicht wundern. Wie gesagt, das ist gerade auf dem Wege der Besserung. Ja, Buch habe ich mitgebracht, genau, Vereinte Nationen gegen Israel, ist vor, glaube ich, 3 Wochen erschienen im Berliner Verlag. Hendrich und Hendrich. Wer möchte, kann sich es hier vorne noch angucken, kann es auch kaufen. Kostet 24,90. Leider nicht ganz billig dafür, weil es halt auch sehr umfangreich geworden ist, weil es zu dem Thema, um das es eben heute Abend auch gehen soll, wirklich eine Menge zu sagen gibt, Vereinte Nationen und Israel. Man muss dazu sagen, eigentlich ist es ja so ein Dauerbrenner-Thema. Viele haben mitbekommen, es gibt immer mal wieder Resolutionen, in denen Israel verurteilt wird für alles Mögliche, für die Siedlungspolitik, für das Führen von Kriegen, was auch immer, das bekommt man dann vielleicht so ein bisschen am Rande mit. Die Diskussionen kommen in Deutschland teilweise aber auch gar nicht so an, worum es da eigentlich wirklich geht und wer sie eigentlich fasst, weil diese Organisationsstruktur der UNO auch recht komplex ist und schwer zu durchschauen mit ihren ganzen zahlreichen Unterorganisationen. Obwohl es so ein Dauerbrenner-Thema ist, gibt es eigentlich in deutscher Sprache bis heute, oder gab es keine Überblicksdarstellung über die komplizierte Geschichte der Vereinten Nationen und Israel. Und wir haben jetzt versucht, Florian Makel, Politikwissenschaftler aus Wien, und ich, das zu ändern, indem wir die Geschichte so ein bisschen aufgerollt haben. Buchvorstellung ist natürlich jetzt schwierig bei 336 Seiten, die das Buch insgesamt hat. Okay, abzüglich der Literaturinverse hinten. Da jetzt so ein paar Force-Ritter durchzumachen und quasi 1947 oder 48 anzufangen. Deswegen werde ich mich überwiegend auf das Neuere konzentrieren, werde natürlich auch immer mal wieder einen Blick nach hinten werfen. Was da jetzt offen bleibt oder was Sie, was euch interessiert, können wir gerne natürlich in der Diskussion dann auch noch anschließend ein bisschen intensivieren. Insofern ist das jetzt natürlich nur ein Ausschnitt, den ich vortragen kann und ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben. Mitte Oktober des vergangenen Jahres haben die USA ihren Austritt aus der UNESCO bekannt gegeben, also der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, so also der offizielle Titel. War ein ziemlich großes Thema damals. USA steigt aus der Weltkulturorganisation aus und es gab viele Kommentare in den Medien dazu. Und wenn man der Taz glaubt, eine davon, die darüber geschrieben hat, wenn man der Taz glaubt, dann war dieser Ausstieg der USA aus der UNESCO nur logisch. Denn diese Einrichtung der Vereinten Nationen stehe, so hieß es in einem Kommentar damals, wörtlich, Zitat, für Frieden, für Antidiskriminierung, für Kultur, Bildung und Wissenschaft sowie für die Verteidigung der Meinungs- und der Pressefreiheit. Zitat Ende. Der amerikanische Präsident Donald Trump dagegen habe, nochmal Zitat, in seinen 9 Monaten im Amt auf vielfache Art gezeigt, dass er bereit ist, jedes einzelne dieser Ziele mit Füßen zu treten. In der Wortwahl nicht ganz so deutlich, aber von der Bewertung her ähnlich, waren, wie gesagt, in den deutschsprachigen Medien viele Kommentare zum Rückzug der USA aus der UNESCO. Das heißt, die Botschaft lautete ziemlich häufig, auf der einen Seite der tumbe, trampelige US-Präsident, auf der anderen Seite also die segensreiche UNESCO mit ihrem Eintreten für die Meinungs- und die Pressefreiheit. Wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, erweist sich aber der amerikanische Schritt, der ja nicht nur von Trump getragen worden ist, erweist sich dieser Schritt als, wie ich finde, durchaus nachvollziehbar und umgekehrt die UNESCO eben als doch nicht so gut, wie es ihr Ruf gemeinhin ist. Und das betrifft vor allen Dingen die Haltung der UNESCO gegenüber Israel, die Diese Haltung ist ein wesentlicher Grund gewesen für den Rückzug der USA, der zum 31. Dezember dieses Jahres in Kraft tritt. Diese Haltung ist von einer geradezu grotesken Einseitigkeit gekennzeichnet, diese Haltung gegenüber Israel. Und das zeigt schon ein Blick auf die Resolutionen, die von der UNESCO in den vergangenen Jahren verabschiedet wurden. Wenn man sich die mal anschaut, in den Archiven der UNESCO stellt man fest, dass es allein in der Zeitspanne zwischen 2009 und 2014 47 Verurteilungen eines Landes gegeben hat. 47 Verurteilungen durch die UNESCO, wegen Verstößen gegen ihre Grundsätze. Von diesen 47 Verurteilungen entfallen 46 auf Israel. 46 von 47 Verurteilungen der UNESCO zwischen 2009 und 2014 haben Israel getroffen. Ich glaube, es ist einigermaßen offensichtlich, dass diese Zahl jetzt nicht wirklich die Realität abbildet. Es sei denn, man ist wirklich der Meinung, Israel wäre also ohne jede Diskussion der größte Verletzer dieser Grundsätze, die die UNESCO trägt, sondern ich glaube, es ist offensichtlich, dass diese Zahl eher der Ausdruck einer regelrechten Obsession, einer Besessenheit ist, die sich gegen Israel richtet. Und wenn man mal genauer hinschaut, was für Resolutionen das sind, die da eigentlich verabschiedet worden sind, dann stößt man zum Beispiel auf eine Entschließung aus dem Herbst 2016. Im Herbst 2016 nahm der Exekutivrat der UNESCO, jetzt sind wir schon mittendrin in diesem seltsamen UN-Geflecht, es gibt also eine Organisation, UNESCO, und es gibt einen Exekutivrat. Was ist der und was macht der? Wenig bekannt. Der führt zwischen den alle 2 Jahre stattfindenden Generalkonferenzen der UNESCO die Geschäfte dieser Einrichtung. Also die Generalkonferenz ist das höchste beschlussfassende Gremium, und wenn die nicht tagen, dann übernimmt dieser Exekutivrat quasi die Geschäfte. Da gab es einen Antrag der Staaten Algerien, Ägypten, Katar, Libanon, Marokko, Oman und Sudan in alphabetischer Reihenfolge. Ein Resolutionsentwurf, der jede jüdische Beziehung zu Jerusalem und insbesondere zum dortigen Tempelberg rundweg ignorierte. In diesem Resolutionsentwurf wurde ausschließlich die Bedeutung des Haram al-Scharif für den Islam erwähnt. Haram al-Scharif, das ist der arabische Name für den Tempelberg, und nur dieser arabische Name taucht in diesem Resolutionsentwurf auf. Dass dieser Ort, was auch immer man von Religion insgesamt halten mag, aber dass dieser Ort nun mal auch judenheilig ist, dass 2 Tempel auf ihm standen, das wird in diesem Text einfach unterschlagen. Und dementsprechend der Platz an der Klagemauer, die man hier sehen kann, wo so täglich viele tausend Jüdinnen und Juden beten, dieser Platz firmierte in dem Beschluss als Al-Burak-Platz. Und folgerichtig wurden in der Resolution auch nur angebliche Aggressionen der, wie es da drin heißt, Besatzungsmacht Israel gegen Muslime auf dem Haram al-Scharif verurteilt. Die Tatsache, dass die Al-Aqsa-Moschee immer wieder als Waffenlager missbraucht wird und dass es auf dem Tempelberg regelmäßig zu Ausschreitungen gegen Juden kommt, das ist beispielsweise völlig unerwähnt geblieben. Und diese Geschichtsklitterung, einfach jeden jüdischen Bezug zum Tempelberg in Abrede zu stellen, diese Geschichtsklitterung fand in der UNESCO, in diesem Exekutivrat, tatsächlich eine Mehrheit. 24 Staaten stimmten dafür, neben den islamischen Ratsmitgliedern unter anderem auch Brasilien, China, Mexiko, Russland, Südafrika und Vietnam. Gegenstimmen gab es gerade mal 6, nämlich Deutschland, Estland, Großbritannien, Litauen, die Niederlande und die USA. Und es gab 26 Enthaltungen, darunter die von Frankreich, Griechenland, Italien, Schweden, Slowenien, Spanien und der Ukraine, also alles europäische Länder. Das bedeutet, die Mehrzahl der europäischen Staaten im Exekutivrat konnten sich nicht dazu durchringen, dieser aberwitzigen Beschlussvorlage eine klare Absage zu erteilen. Im Mai des vergangenen Jahres, also Mai 2017, wurde Israel ein weiteres Mal in einer Resolution angegriffen. Der Titel dieses Beschlusses lautete Besetztes Palästina, und in diesem Beschluss wurde der jüdische Staat durchweg als Besatzungsmacht in ganz Jerusalem bezeichnet und insbesondere für seine archäologischen Grabungsarbeiten in der Altstadt angegriffen. Dass die Islamische Waqf-Stiftung, das ist diese Stiftung, die zur Verwaltung des Tempelbergs eingesetzt worden ist und den Muslimen dort religiöse Autonomie sichern soll, dass diese Waqf-Stiftung archäologische Arbeiten nachweislich gezielt unterbindet, um eben zu verhindern, dass weitere Belege für den jüdischen Bezug zu der Stätte den Weg ans Tageslicht finden, das kam gar nicht erst zur Sprache. Dass auch Israel in Jerusalem historische und gegenwärtige Rechte und Ansprüche besitzt, wurde in diesem Dokument ebenfalls unterschlagen. Das bedeutet, diese Resolution der UNESCO war der atemberaubende Versuch, so muss man das nennen, der atemberaubende Versuch einer Einrichtung der Vereinten Nationen, der UNESCO, wie gesagt, die Existenzberechtigung und die Wurzeln des jüdischen Staates, immerhin eines UN-Mitglieds, zu leugnen und dieses Mitglied buchstäblich zu delegitimieren. Alles, was Israel in der Stadt unternimmt, in Jerusalem ja, faktisch sogar seine bloße Präsenz, wurde als unrechtmäßig und ungültig bezeichnet mit dem Segen der UNESCO. In diesem Fall stimmten 22 Länder für den Entwurf und 10 dagegen, also leicht geänderte Mehrheitsverhältnisse, aber nicht so, dass es den Beschluss zum Kippen gebracht hätte. Die 10 Gegenstimmen, ist dann immer interessant, die jetzt mal zu nennen, weil es so wenige sind, waren diesmal die USA, Italien, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande, Griechenland, Litauen, die Ukraine, Paraguay und Togo. Also Israel war es tatsächlich gelungen, einige der europäischen Länder dazu zu bewegen, dann doch mal mit Nein zu stimmen. 23 Staaten enthielten sich, darunter Frankreich und Spanien. Nochmal 2 Monate später, Juli 2017, nächster Beschluss, erklärte die UNESCO die Altstadt von Hebron zum palästinensischen Weltkulturerbe und zugleich zum gefährdeten Weltkulturerbe. Was ist in Hebron? Warum gerade das? Dort befinden sich auch die Grabmale der Patriarchen, wer sich ein bisschen auskennt in der Geschichte, da ruhen nach biblischer Überlieferung unter anderem Abraham, Isaak und Jakob, also die Stammväter Israels. Das ist also auch ein Teil jüdischer Geschichte, den man nicht vergessen sollte. Und erneut unterschlug die UNESCO also in einem Beschluss die jüdische Geschichte einer Stadt und ihrer Kulturdenkmäler. Gab damals natürlich scharfe Kritik, unter anderem vom israelischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Dannon heißt der Mann, der damals sagte, Zitat, dieser Versuch, die Verbindungen zwischen Israel und Hebron zu kappen, ist beschämend und verletzend, er nimmt der UNESCO ihr letztes bisschen Glaubwürdigkeit. Israel von den Gräbern seiner Stammväter zu trennen, also sagte er weiter, sei eine hässliche Diskriminierung und ein Akt der Aggression gegen das jüdische Volk. Jetzt muss man dazu wissen, zu den Prinzipien der UNESCO, wie gesagt, diese Organisation mit wirklich gutem Ruf, zu diesen Prinzipien sollen laut ihrer Verfassung wörtlich die Vielfalt der Kulturen und eine ausgewogene geografische Verteilung bei der Wahl der Mitglieder des Exekutivrates gehören. Aber wann immer es um Israel geht, haben diese Vielfalt und diese Ausgewogenheit eigentlich seit jeher ein rasches Ende. Nur einige kurze Beispiele aus der Geschichte. 1974 schon schloss die UNESCO Israel auf arabischen Druck sogar aus. 4 Jahre später wurde diese Ächtung wieder aufgehoben. In den 90er Jahren boykottierte der seinerzeitige UNESCO-Chef Federico Major sämtliche internationalen Konferenzen in Jerusalem und verweigerte alle Treffen mit israelischen Offiziellen. Also der offizielle Chef sozusagen der UNESCO weigert sich mit den Israelis, sich zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Anfang 2014 sagte die UNESCO ihre geplante Ausstellung mit dem Titel Das Volk, das Buch, das Land, die 3500-jährige Beziehung zwischen Juden und Israel, die in Paris stattfinden sollte, ab, nachdem arabische Staaten, die diese Beziehung ja wie gesagt leugnen, nachdem diese arabischen Staaten vehement protestiert hatten. Und im April 2016 verabschiedete der Exekutivrat einen Beschluss, und jetzt wird es richtig absurd, einen Beschluss, in dem Israel für das angebliche Platzieren gefälschter jüdischer Gräber auf muslimischen Friedhöfen verurteilt wurde. Auch das, wie gesagt, mit Mehrheit angenommen. Und da kommt man nicht umhin, dann doch festzustellen, dass die UNESCO tatsächlich immer wieder, und das ist mir wichtig, unumstößliche, unleugbare historische Tatsachen, wir reden da nicht von irgendwelchen Narrativen, historische Tatsachen einfach per Mehrheitsbeschluss für inexistent und ersetzt sie faktisch durch Propaganda. Und wenn man es ein bisschen zugespitzt, ein bisschen polemisch formulieren will, da könnte man sagen, dass die UNESCO quasi den Antisemitismus als Weltkulturerbe adelt. Und dazu passt es auch, dass unlängst mit diesem Mann, mit Hamad bin Abdulaziz al-Kawari, ein Mann für den Posten des Generaldirektors der UNESCO kandidierte, der sich mehrfach mit antisemitischen Äußerungen und Aktivitäten hervorgetan hatte. Der Mann war mal katarischer Kulturminister und hatte in dieser Funktion in den Jahren 2014 bis 2016 auf der Buchmesse in Doha die Ausstellung antisemitischer Literatur genehmigt und hat außerdem im Jahr 2013 zu einem Buch seines Ministeriums das Vorwort beigesteuert. Und in diesem Vorwort hieß es unter anderem, Zitat, die Juden kontrollieren die Medien, Zeitungen und Verlage in den Vereinigten Staaten und im Westen. Also wirklich lupenreiner, klassischer Antisemitismus. In der UNESCO schafft es al-Kawari bis in die Stichwahl und erst dort ist er unterlegen, nämlich der Französin Audrey Azoulay, und das auch nur denkbar knapp. Dass sich die USA nun aus dieser Organisation zurückzieht und Israel, die sich dieser Maßnahme dann auch angeschlossen hat, finde ich zumindest vor diesen Hintergründen nicht nur begreiflich, sondern ich finde es ehrlich gesagt auch richtig. Schon 2011, und da hieß der amerikanische Präsident eben noch nicht Trump, sondern noch Barack Obama, schon 2011 stoppten die Vereinigten Staaten ihre Zahlungen an die UNESCO, nachdem diese die palästinensische Autonomiebehörde als Staat Palästina in ihre Reihen aufgenommen hatte. Was ist danach passiert? Nicht viel. Die UNESCO hat den USA weiterhin Jahr für Jahr etliche Millionen Dollar in Rechnung gestellt, Mitgliedsbeitrag sozusagen, und hat ihnen 2013 das Stimmrecht in der Generalkonferenz entzogen. Die USA haben gesagt, wenn wir da ausgeschieden sind nach dem 31.12. dieses Jahres, dann nehmen wir als Nichtmitglied einen Beobachterstatus ein und überlegen uns auch eine Rückkehr in die UNESCO, fordern allerdings tiefgreifende Reformen. Und dazu gehört eben auch, dass diese einseitigen Verurteilungen Israels aufhören. Man müsste also sagen, es gibt natürlich, das sei ja vollkommen unbestritten, gibt natürlich weit mehr als genug Gründe zur Kritik an Donald Trump. Ich finde aber, dass die Entscheidung der UNESCO, den Rücken zu kehren, jetzt nicht dazu gehört. Und diese Entscheidung hat auch eher weniger Trump, hat sie natürlich zu verantworten, klar. Aber es ist nicht seine Handschrift, die diese Entscheidung trägt, sondern es ist die Handschrift dieser Frau, Nikki Haley, amerikanische UN-Botschafterin. UN-Botschafterin seit Beginn des vergangenen Jahres, und seitdem hat sie viele Male die anti-israelischen Tendenzen nicht nur in der UNESCO, sondern auch in anderen Einrichtungen der Vereinten Nationen deutlich kritisiert. Und nun hat sie gesagt, nach der Entscheidung auszutreten, hat sie gesagt, Zitat, der Sinn und Zweck der UNESCO ist eigentlich ein guter. Leider ist ihre extreme Politisierung zu einer chronischen Peinlichkeit geworden. Die Resolution zu den Grabmalen der Patriarchen, also das in Hebron, sei, nochmal Zitat, nur die jüngste in einer ganzen Reihe von dummen Aktionen gewesen. Zu nennen sei beispielsweise auch die Entscheidung, den syrischen Diktator Bashar al-Assad selbst noch nach der mörderischen Niederschlagung von friedlichen Protesten in der Menschenrechtskommission der UNESCO zu belassen. Bashar al-Assad als Teil der Menschenrechtskommission der UNESCO. Und auch das sagt, glaube ich, eine ganze Menge aus. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, sonst würde ich auch nicht hier sitzen, wenn ich sage, dass die Entschließung der UNESCO jetzt keine Einzelfälle sind, dass die UNO und dass ihre Einrichtungen generell ziemlich regelmäßig Resolutionen zum Nachteil Israels verabschieden, habe ich am Anfang schon gesagt, ist, glaube ich, allgemein bekannt und gilt so manchem auch dann als Beleg dafür, dass Israel eben permanent die Menschenrechte verletzt. Ja, dass es derartiges Unrecht begeht, dass man seine Existenzberechtigung in Zweifel ziehen sollte. Und deswegen möchte ich in diesem Vortrag der Frage nachgehen, woher kommen eigentlich diese vielen gegen Israel gerichteten Resolutionen? Woher rühren sie? Was beinhalten sie? Wie kommen sie zustande? Und was ist von ihnen zu halten? Ich werde aber auch prüfen, wie die UNO heute überhaupt aufgestellt ist, wie sie konstituiert ist, worin sie sich diesbezüglich von früheren Jahren unterscheidet und welches Verständnis von den Menschenrechten bei ihren Mitgliedern vorherrscht. Wenn ich das tun will, dann komme ich auch nicht umhin, erstmal noch ein bisschen mehr darüber zu berichten, was die Vereinten Nationen in Bezug auf Israel so alles entscheiden. UNESCO war jetzt ein Beispiel, was sie entscheiden, vor allem in der jüngeren Vergangenheit. Man könnte beispielsweise auch die Weltgesundheitsorganisation nehmen, also die WHO, und auch für die gilt, glaube ich, das, was man über die UNESCO sagen kann. Sie genießt, glaube ich, einen ausgezeichneten Ruf. Das heißt dann häufig, sie setzt sich doch ganz vorbildlich für die Bekämpfung von Krankheiten ein und für die Hebung des weltweiten Gesundheitsniveaus. Und dann guckt man mal ein bisschen näher hin und stellt fest, wen hat die WHO auf ihrer Jahresversammlung im Mai 2016 in einer Resolution mit großer Mehrheit als weltweit einziges Land dafür gebrandmarkt, die geistige und die körperliche Gesundheit von Menschen sowie die Umwelt zu schädigen? Genau dieses Land war Israel. Die WHO hat nicht Syrien verurteilt und auch nicht Russland wegen der Bombardierung syrischer Krankenhäuser, auch nicht zum Beispiel den Jemen, wo bekanntlich unzählige Menschen der Zugang zu Nahrung und Wasser verweigert wird, sondern tatsächlich ausschließlich Israel. Und für diesen Beschluss der WHO stimmten damals im Mai 2016 107 Mitgliedstaaten, nur 8 waren dagegen und weitere 8 haben sich enthalten. Und Israel war auf dieser Sitzung auch das einzige Land, dem ein eigener Tagesordnungspunkt gewidmet worden ist. Wer hat diesen Beschluss beantragt? Das fällt ja nicht vom Himmel. Es war Kuwait im Namen der arabischen Staaten und es war die palästinensische Delegation. Und wenn man dann mal in den Archiven nachschaut der Vereinten Nationen, die leider recht unübersichtlich sind, dann findet man zu diesem Beschluss auch noch begleitende Stellungnahmen, also Begründungen sozusagen für diesen Antrag von Syrien und von den Palästinensern. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann stellt man fest, welche Motivation eigentlich hinter dieser Resolution steckt, Israel als einziges Land sozusagen als Hauptgesundheitsverletzer der Welt zu verurteilen. Beide Statements, sowohl von Syrien als auch von der palästinensischen Delegation, beide Statements waren gespickt wirklich mit klassischen antisemitischen Verschwörungstheorien. So heißt es im syrischen Papier beispielsweise, die israelischen Besatzungsbehörden, so steht es dort zu lesen, verseuchten die Golanhöhen mit radioaktivem Material, führten an syrischen und arabischen Gefangenen Experimente mit Medikamenten und Drogen durch und injizierten ihnen pathogene, also krankmachende Viren. Im palästinensischen Dokument wurde unter anderem behauptet, Israel bringe arabische Häftlinge in radioaktiv kontaminierten Gebieten unter, verabreiche palästinensischen Gefangenen kurz vor deren Freilassung krebserregende Substanzen und, das ist so für mich das High bzw. Lowlight, und liefere getötete Palästinenser nur unter der Bedingung aus, dass sie sofort beerdigt werden. Warum? Damit sich der Organraub nicht mehr nachweisen lässt. Das stand in den ursprünglichen Entwürfen drin. Im endgültigen Resolutionstext hat man sich die gröbsten Ausfälle schließlich gespart, um eine möglichst breite Zustimmung zu erreichen. Aber die Botschaft, die vermittelt werden sollte, die blieb auch so eindeutig. Israel macht die Menschen in den besetzten Gebieten krank, versagt ihnen notwendige medizinische Hilfe und vergiftet die Umwelt. Und dadurch, dass ihm als einzigem Land auf dieser WHO-Versammlung eine eigene Entschließung gewidmet wurde, erhielt Israel zudem natürlich eine Sonderstellung. Das heißt, seine vermeintlichen Verstöße erschienen natürlich so als besonders, als außergewöhnlich gravierend. Der Geschäftsführer der UNO-kritischen Organisation UN Watch, die sitzt in Genf und der Geschäftsführer heißt Hillel Neuer, der hob in einer Stellungnahme damals zu Recht hervor, dass, Zitat, jeder, der jemals in einem israelischen Krankenhaus oder einer Klinik war, weiß, dass Israel eine Gesundheitsversorgung von Weltklasse auch für Tausende von palästinensischen Arabern und Syrern bietet, die vor Assad fliehen. Die Vertreter der USA und Kanadas haben dem Resolutionsbegehren auf der WHO-Sitzung dann auch energisch widersprochen, aber sie waren, wie gesagt, sie gehörten zu den ganz wenigen. Wer hat mit Ja gestimmt? Unter anderem Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die anderen EU-Staaten. Das heißt, sie haben sich den von den Palästinensern und den arabischen Staaten initiierten Verteufelung Israels angeschlossen. Das hat Hillel Neuer bezeichnet als das alte Spiel zwischen Brüssel und Ramallah. Zitat, Hillel Neuer, die PLO, also die Vertretung der Palästinenser, die PLO reicht erst einen noch drastischeren Entwurf ein, im Wissen, dass er später revidiert werden wird, damit die Europäer so tun können, als hätten sie einen ausgewogeneren Text erreicht. Von Israel wird dann erwartet, dass es feiert, nur mit einem dünneren Strick gelyncht worden zu sein. Auch zur Europäischen Union hat Hillel Neuer was gesagt, nämlich er sagte, dass die EU in die Untiefen des Irrationalismus hinabgestiegen sind, indem der jüdische Staat für alle Gesundheitsprobleme der Welt zum Sündenbock gemacht wird, genauso wie das mittelalterliche Europa einst die Juden beschuldigte, Brunnen zu vergiften, hilft die EU der UNO und ihrer Weltgesundheitsorganisation dabei, die Humanität und die Grundsätze, auf denen sie basiert, zu verraten. So, und wo wir schon bei dem Thema sind, dann noch ein paar andere kleinere Beispiele. Weiß nicht, wie bekannt das ist, dass die Vereinten Nationen auch eine Fachkommission für die rechtliche Stellung der Frau haben. Diese Fachkommission existiert seit 1946 und ist dem Wirtschafts- und Sozialrat der UNO angeschlossen. Auch hier wieder so ein bisschen Organisationskunde. Es gibt 6 UN-Hauptorgane, zu denen gehören beispielsweise auch die Generalversammlung, wahrscheinlich die meisten kennen, der Sicherheitsrat, den sicher alle kennen, und der Internationale Gerichtshof. Und dieser Wirtschafts- und Sozialrat ist auch eins dieser Hauptorgane. Und die Fachkommission für die rechtliche Stellung der Frau gehört dazu. Sie hat zum Ziel die Geschlechtergerechtigkeit. Sie tritt für die universellen Rechte von Frauen ein und sie beobachtet, wie sich die diesbezügliche Lage in der Welt entwickelt. 45 Mitglieder gehören diesem Gremium an, sitzt im UN-Hauptquartier in New York und tritt einmal im Jahr zusammen. Tritt zusammen, um den Stand der Dinge zu resümieren, politische Schritte zu beraten, Resolutionen zu verabschieden und Programme zu beschließen, was man halt so als Fachkommission tut. Diese Kommission ist die höchste und wichtigste Einrichtung der Vereinten Nationen, was die Rechte von Frauen betrifft. Im März 2015 fand die 59. Jahressitzung der Frauenrechtskommission statt. Wie man sieht, haben auch nicht nur Frauen daran teilgenommen. Und auf dieser 59. Jahressitzung ist eine Resolution angenommen, in der ein Staat, genau ein einziger, für die Verletzung von Frauenrechten verurteilt worden ist. Ich weiß, die Frage ist rhetorisch, um welchen Staat handelt es sich wohl? Vielleicht um Pakistan, wo prozentual den meisten Frauen Gewalt durch ihren Partner widerfährt? Oder um den Sudan, wo 88% der Frauen unter 50 Jahre eine Genitalverstümmelung über sich ergehen lassen mussten und wo das Mindestalter für eine Heirat von Mädchen bei 10 Jahren liegt? vielleicht um Saudi-Arabien, wo Frauen physisch bestraft werden, wenn sie nicht die vorgeschriebene Kleidung tragen und wo sie nicht Auto fahren oder ohne einen männlichen Verwandten verreisen dürfen. Das mit dem Autofahren stimmt nicht mehr ganz. Die ersten 10 Führerscheine für Frauen sind jetzt, glaube ich, gerade zugelassen worden. Oder vielleicht um den Iran, wo Frauen wegen eines Seitensprungs zu Tode gesteinigt werden können, wo sie keinem Gericht vorstehen dürfen, wo sie einem rigiden Kopftuchzwang zu folgen haben und wo das Einverständnis ihres Mannes benötigt wird, um außerhalb ihrer Wohnung zu arbeiten. Oder vielleicht um China, wo es Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen gegen Frauen gibt. Oder überhaupt um eines der zahlreichen Länder, in denen die sogenannten Ehrenmorde, Frauenhandel, Zwangsprostitution und die gesamte Palette der Vorenthaltung politischer, individueller und sozialer Rechte für Frauen an der Tagesordnung sind, also sozusagen normal in Anführungszeichen? Nee, natürlich nicht. Dieser Staat, der als einziger von der United Nations Commission on the Status of Women in einer Resolution auf dieser 59. Sitzung explizit verurteilt wurde, ist ja längst klar geworden, natürlich Israel. In dieser Entschließung hieß es damals, Zitat, fragt sich ja, warum? Warum Israel und Frauenrechte? Wieso als einziger Staat? Was machen die denn falsch? Ist zu lesen, die israelische Besatzung bleibt das Haupthindernis für palästinensische Frauen, was ihre Fortschritte, ihre Eigenständigkeit und ihre Integration in die Entwicklung ihrer Gesellschaft betrifft. Zitat Ende. Damals war noch nicht Dani Danon, sondern Ron Prosser, Botschafter der Israels bei den Vereinten Nationen, nachher werden wir noch im Bild sehen, ein sehr empathischer Mensch, der auch ziemlich feurige Reden hält, und er hat damals gesagt, Zitat, wenn es noch eines Beweises bedurft haben sollte, dass die UNO gegenüber Israel voreingenommen ist, dann haben wir ihn heute bekommen. Von den 193 UN-Mitgliedstaaten schlachten Dutzende unschuldige Zivilisten ab und haben Gesetze verabschiedet, mit denen Frauen an den Rand der jeweiligen Gesellschaft gedrängt werden, aber sie alle bekommen hier ihren Persilschein. Die Resolution, auf Anregung der Palästinenser und von Südafrika in die Versammlung der Frauenrechtskommission eingebracht, diese Resolution wurde mit 27 Ja-Stimmen angenommen. Es gab nur 2 Kommissionsmitglieder, die mit Nein gestimmt haben, und das waren die USA und Israel selbst. Außerdem gab es 13 Enthaltungen, darunter sämtliche Mitglieder der Europäischen Union, die in diesem Gremium sitzen. Das heißt, man findet es in unseren Breitengraden, auf der Ebene der politischen Repräsentanz bei den Vereinten Nationen, beziehungsweise genauer gesagt bei der Frauenrechtskommission, man findet es in diesen Breitengraden also nicht völlig abwegig, in Israel die Nummer 1 unter den, sagen wir, Frauenrechtsverletzern auf dem Globus zu sehen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ist es sogar noch harmlos verglichen mit dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der ja einen ganz großartigen Namen hat. Dieser Menschenrechtsrat, in dem die islamischen Staaten und andere Autokratien die Mehrheit stellen, dieser Menschenrechtsrat hat zum Beispiel die Durban 2 genannte und damals heftig umstrittene Antirassismuskonferenz in Genf vom April 2009 ausgerichtet. Wieso umstritten? Antirassismuskonferenz ist doch was Gutes, natürlich ist sie das. Aber man kann Zweifel bekommen, wenn man weiß, dass der Hauptredner auf dieser Konferenz in Genf, dieser Antirassismuskonferenz, damals der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad war. Also Ahmadinejad als Oberantirassist sozusagen. Damals haben sich die USA und viele EU-Staaten teilweise in buchstäblich letzter Minute dann doch noch zu einem Boykott der Veranstaltung entschlossen. Dieser UN-Menschenrechtsrat, der das ausgerichtet hatte, der kennt auch vor allem ein Thema, und dieses Thema heißt natürlich Israel. Es gibt keinen Staat, mit dem sich dieses Gremium häufiger beschäftigt, und kein Land, das er öfter verurteilt. Und es gibt eine statistische Auswertung vom Sommer 2015, die mag ich ganz besonders. Das war wieder UN Watch, die zusammengestellt hat und die wirklich sehr gut deutlich macht, wie dieser Menschenrechtsrat eigentlich beschaffen ist und warum er seinem edlen Namen letztlich nichts als Hohn spricht. Diese Auswertung zeigt, welche Länder dieser Menschenrechtsrat seit seiner Gründung im Jahr 2006 bis zum August 2015 wie oft wegen Menschenrechtsverstößen verurteilt hat. Also einfach mal die ganzen Resolutionen ausgewertet, und rausgekommen ist Folgendes. 62 Verurteilungen, 62 Resolutionen des Menschenrechtsrates richteten sich in dieser Zeitspanne gegen Israel. Alle anderen Länder dieser Welt zusammen kamen auf 55. 62 Mal Israel verurteilt worden, 55 Mal irgendein anderes Land, also alle anderen Länder dieser Welt zusammen, kommen auf weniger Verurteilungen als Israel. Dann kann man mal so ein bisschen ins Einzelranking gucken. Man sieht mal, wer kommt eigentlich nach Israel mit den 62? Dann stellt man fest, dahinter kommt weit abgeschlagen Syrien mit 17 Verurteilungen. gefolgt von Myanmar mit 12, Nordkorea mit 8 und dem Iran mit 5. Und solche Menschenrechtsparadiese wie Afghanistan, der Libanon oder Pakistan, die sind sogar gänzlich ungeschoren davongekommen. Und ich meine schon, diese Zahlen zeigen, um was für eine wirklich groteske Veranstaltung es sich bei diesem Menschenrechtsrat handelt. Und das wird noch deutlicher, wenn man weiß, dass es auf ausnahmslos jeder Sitzung dieses Rates einen festen Tagesordnungspunkt gibt. Das haben die mal beschlossen bei der Gründung 2006, dass sie so eine Rahmentagesordnung haben. Und darauf gibt es den sogenannten Item 7, also Tagesordnungspunkt 7. Der nennt sich Menschenrechtliche Situation in Palästina und anderen besetzten arabischen Gebieten. Da geht es aber nicht um die Hamas, es geht auch nicht um die Fatah, sondern es geht um die Besatzungsmacht Israel natürlich. Das heißt, der Tagesordnungspunkt heißt eigentlich Israel und ist auch nur dafür da, um sich sozusagen mit der Dämonisierung Israels zu beschäftigen. Und deshalb weiß man auch immer schon vorher, was dabei herauskommt, wenn dieser Menschenrechtsrat eine Kommission einsetzt, die das Geschehen zum Beispiel im Zuge eines Krieges untersuchen soll, eines Krieges, an dem Israel beteiligt war. So wie zum Beispiel die sogenannte Goldstone-Kommission, die sich damals auf Antrag von Kuba, Ägypten und Pakistan im Auftrag des Menschenrechtsrates mit den Militärschlägen der israelischen Armee gegen die Hamas Ende 2008, Anfang 2009 beschäftigte. Diese Goldstone-Kommission, benannt nach diesem Mann, Richard Goldstone, früherer südafrikanischer Richter, diese Kommission legte den sogenannten Goldstone-Report vor oder Goldstone-Bericht vor. Auf Englisch umfasst er 575 Seiten. Und wenn man ihn liest, ich habe es tatsächlich ganz getan, dann stellt man fest, das ist eigentlich kein irgendwo nüchtern gefasster Untersuchungsbericht, sondern das ist eigentlich eine Anklageschrift gegen Israel, dem auf diesen 575 Seiten permanent Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder die Menschheit, also Crimes Against Humanity und andere Abscheulichkeiten vorgeworfen werden. Dann sucht man so ein bisschen nach der Hamas und denkt sich irgendwie Ende 2008, Anfang 2009. Bei diesen Militärschlägen sind da nicht irgendwelche Raketen geflogen. Was macht denn eigentlich die Hamas? Und dann stellt man fest, die findet eigentlich nur am Rande Erwähnung. Auch ansonsten kommen sie ausgesprochen glimpflich davon. So heißt es zum Beispiel in diesem Goldstone-Bericht, nicht einmal 17% der getöteten Palästinenser seien Kombattanten gewesen, also Kämpfer. Gegenrechnung, es müssen also über 83% der Getöteten müssen Zivilisten gewesen sein. So, jetzt kann man auf so eine hohe Zahl eigentlich nur dann kommen, wenn man, wie das im Bericht geschehen ist, selbst die Polizisten im Gazastreifen zu den Zivilisten rechnet, obwohl nachweislich 90% von diesen Polizisten zum militärischen Flügel der Hamas gehören. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt man auf sowas? Wer beschließt eigentlich sowas? Und dann vielleicht eigentlich an der Stelle mal so eine ganz allgemeine Information. Wie werden bei der UNO eigentlich Opfer gezählt und kategorisiert? Sie alle, wenn Israel Krieg führt, kennt in den Medien die Zahlen, die täglich gemeldet werden. Es gibt jetzt so und so viele tausend getötete Palästinenser und so viel Dutzend oder hundert getötete Israelis. Und bei den Palästinensern heißt es dann, so und so viel davon sind Zivilisten, so und so viel Prozent. Das nimmt man immer so hin und denkt sich, ist eine ganze Menge. Und stellt sich vielleicht gar nicht die Frage, wer erhebt sowas eigentlich? Dann, wenn man das versucht rauszufinden, stellt man fest, na klar, die UNO. Aber wie stellt die UNO das fest? Und dann wird es wirklich interessant, das haben wir halt für das Buch so ein bisschen recherchiert. Das geht wie folgt vonstatten. Es gibt eine sehr enge Bande, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr, zwischen den Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen, also den NGOs. Diese Bande ist immer enger geworden, auch im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, vor allem seit der Konferenz von Durban im Jahr 2001. Und die Vereinten Nationen beauftragen palästinensische NGOs, insbesondere das Palestinian Center for Human Rights in Ramallah, beauftragen diese Organisationen damit, zu den Getöteten, beziehungsweise also den Angehörigen der Getöteten natürlich in die Häuser zu gehen und zu ermitteln, wie sind die eigentlich ums Leben gekommen. Das heißt, da geht dann eine Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter vom PCHR, von dieser NGO, gehen dann ins Haus, fragen die Angehörigen, was ist denn passiert, dann erzählen die das. Und anschließend nehmen die eine Kategorisierung vor. Also zählen, machen Strichlisten sozusagen und kategorisieren gleichzeitig Zivilist oder Kombattant. Soweit ist daran noch nichts, also kann zwar sagen, wieso müssen damit NGOs beauftragt werden, aber ist noch nichts Besonderes. Wenn man dann aber sich die Kategorisierung anschaut, dann stellt man fest, dass da Leute zu den Zivilisten gerechnet werden, wie eben diese Polizisten, wo man sagt, naja, also ob das jetzt so der wahre Jakob ist, kann man in Frage stellen. Der Punkt ist, dass selbst ausgewiesene Dschihadisten zu den Zivilisten gerechnet werden, wenn sie nicht im Augenblick ihres Todes sozusagen mit der Waffe in der Hand gestorben sind. Ein plattes Beispiel, wenn die Israelis so einem Dschihadistenführer eine Bombe auf den Kopf werfen, beziehungsweise aufs Haus werfen, der dabei ums Leben kommt, wenn der nicht bewaffnet gewesen ist in diesem Moment, wird er zu den Zivilisten gerechnet. Dann sieht man anschließend im Gazastreifen diese klassischen großen grünen Märtyrerplakate, wo die dann drauf abgebildet sind, auch dann natürlich mit der Waffe in der Hand, also als Märtyrer verehrt werden. Aber in den Statistiken der Vereinten Nationen werden sie als Zivilisten geführt. Und so entsteht natürlich ein extremes Ungleichgewicht. Und das ist eine Definition, die ist im Grunde genommen von nichts wirklich gedeckt. Zumindest ist es eine, die man in Zweifel ziehen kann und sagen kann, da werden doch offensichtlich, wird die Zahl der Zivilisten doch deutlich aufgebläht durch diese Definition. Aber das nur so am Rande, so ermittelt die UNO in solchen Kriegen Opferzahlen. Und so war es auch in diesem Goldstone-Bericht. Vom Vorwurf, tatsächliche Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht zu haben, wird die Hamas glatt freigesprochen. Darüber hinaus wollten Goldstone und seine Kolleginnen und Kollegen auch keine Beweise dafür gefunden haben, dass die Hamas Waffen und Munition in Moscheen, in Schulen und in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden gelagert hat, wodurch israelische Angriffe auf diese Einrichtungen natürlich zwangsläufig zu Kriegsverbrechen mutierten, obwohl noch nicht mal die Hamas selbst bestreitet, solche Depots angelegt zu haben. Goldstone selbst, das sei nicht nur der Vollständigkeit halber gesagt, Goldstone selbst hat sich im April 2011 von seinem eigenen Urteil, von seinem eigenen Bericht distanziert. Er hat in einem Gastbeitrag für die Washington Post damals geschrieben, Zitat, wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre der Goldstone-Bericht ein anderes Dokument geworden. Neuere Untersuchungen ließen erkennen, so Goldstone, dass Zivilisten nicht absichtlich zum Ziel israelischer Angriffe gemacht worden seien. Und so hoch man ihm das jetzt anrechnen muss im Nachhinein, diese Einsicht kam natürlich sehr spät und natürlich dann auch erst zu einem Zeitpunkt, als der politische und der diplomatische Schaden für Israel längst angerichtet war. Inzwischen hat die israelische Regierung dann auch beschlossen, mit diesem Menschenrechtsrat dann nicht mehr zu kooperieren, hat auch einfach nichts davon und auch nicht und schon gar nicht mit seiner Kommission, die im Juli 2014, das war das bekanntlich Sommer 2014, der letzte Gazakrieg, danach ist wieder so eine Kommission eingesetzt worden, um Verstöße gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht zu dokumentieren, zu denen es nach ihrer Einschätzung, also nach Einschätzung dieser Kommission im Zuge dieses Gazakrieges gekommen war. Was hätte Israel auch zu erwarten gehabt, zumal angesichts der Tatsache, dass der Vorsitzende der Kommission an William Shabazz übertragen worden war, einen kanadischen Völkerrechtler, der in der Vergangenheit mehrmals mit Äußerungen von sich reden gemacht hatte, die auf eine, sagen wir mal, gewisse Voreingenommenheit gegen Israel schließen ließen. Er hat zum Beispiel gesagt, er verwende viel Zeit und Energie darauf, auch in seiner Freizeit, Israelis vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen, insbesondere Premierminister Netanyahu. Die Hamas ist für Shabazz nur eine politische Partei, die von den, Zitat, armen Menschen in Gaza gewählt worden sei, weil sie deren sehnlichen Wunsch nach einem eigenen Staat repräsentiere. Mit Blick auf den Gazakrieg im Sommer 2014 wollte besagter Shabazz schon vor seinem Amtsantritt als Vorsitzender dieser Untersuchungskommission Beweise für die Unverhältnismäßigkeit der israelischen Militärmaßnahmen gefunden haben. Und der schon zitierte Ron Prosor, wie gesagt damals israelischer Botschafter bei der UNO, sagte deshalb, Zitat, eine Untersuchungskommission zu bilden, die von Shabazz geführt wird, ist genauso, als würde man den Islamischen Staat einladen, die Woche der religiösen Toleranz bei der UNO zu organisieren. Sie sehen da aber noch ein zweites Gesicht, Mary McGowan-Davis. Wie kommt die da rein? Ganz einfach. Im Jahr 2012 ist bekannt geworden, dass Shabazz im Jahr 2012 als Rechtsberater für die PLO tätig gewesen ist. Und deswegen musste er wegen Befangenheit zurücktreten. Man kann natürlich nicht Rechtsberater für die Palästinenser sein, jahrelang, und dann so eine Kommission führen. Und dann kam Mary McGowan-Davis ans Ruder. Und sie hat im Juni 2015 den Abschlussbericht vorgestellt, der sich bei genauerem Hinsehen, so ähnlich wie dieser besagte Goldstone-Bericht, auch nochmal als Anklageschrift gegen Israel entpuppt hat. Auf 575 Seiten kam man diesmal nicht nur auf 184 Seiten. Und schon zu Beginn nimmt man einige Verrenkungen vor, um den Gazastreifen zum weiterhin besetzten Gebiet zu erklären. Nicht mal vor dem Vergleich mit Nazi-Deutschland wird Halt gemacht. Wie die Wehrmacht nach ihrem Abzug aus Griechenland 1944 sei auch die israelische Armee in Gaza faktisch eine Besatzungsmacht geblieben, heißt es in dem Bericht. Und auch da guckt man natürlich nach der Hamas. und stellt fest, dass ihr wirklich ernsthaft bescheinigt wird, ihre Raketenangriffe überwiegend gegen militärische Ziele gerichtet zu haben und auf die Vermeidung ziviler Opfer ausgewiesen zu sein. Entschuldigung. Wenngleich es, wie es betont, vorsichtig heißt, auch von ihr Statements gegeben habe, die auf das Gegenteil hätten schließen lassen, weshalb man nicht ausschließen könne, dass der Beschuss Israels eine Form von Terror gegen die Zivilbevölkerung gewesen sei. Wie gesagt, möglicherweise, man weiß es nicht so genau. Die Tunnel, diese Tunnel, die auf israelisches Gebiet geführt haben, diese Tunnel seien im Entschuldigung, das. Das müsst ihr danach aus der Aufzeichnung rausschneiden. Diese Tunnel seien im Betrachtungszeitraum ausschließlich für Angriffe auf israelische Soldaten in der Nähe des Grenzzauns benutzt worden und hätten damit, so wörtlich, legitimen militärischen Zwecken gedient. Die israelische Bevölkerung sei zumindest in einigen Fällen, Zitat, in Presseerklärungen und im Internet vor Angriffen der Hamas gewarnt worden. Es sei außerdem nicht die Hamas gewesen, die Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht habe, sondern die israelische Armee. Und Hillel Neuer, den ich auch schon zitiert habe vorhin, der erwähnte Geschäftsführer von UN Watch, Hillel Neuer, hat damals in der Jungle World resümiert, Zitat, wir sind an einem Tiefpunkt in der Geschichte der UN angelangt, an dem es für Terrorgruppen Teil ihrer Kriegsführung ist, sich darauf verlassen zu können, dass der Menschenrechtsrat in Genf und auch die Generalversammlung in New York bei Terrorismus wegsehen und Israel angreifen. Effektiv wird so die israelische Fähigkeit zur Selbstverteidigung unterminiert. Und wie recht Hillel Neuer hat, zeigen auch ein besonderes Amt beim Menschenrechtsrat, eine besondere Funktionsstelle sozusagen und ihre personelle Besetzung. Denn dieser Rat hat einen, jetzt kommt wieder so ein Wortungetüm, einen Sonderberichterstatter zur Situation der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. Also einen Sonderberichterstatter für die palästinensischen Gebiete. Und wenn man sich die Aufgabenbeschreibung anschaut, die dieser Sonderberichterstatter hat, dann stellt man fest, dass dieses Mandat sich, und das unterscheidet diesen Sonderberichterstatter von allen anderen Sonderberichterstattern der Vereinten Nationen, dass dieser Berichterstatter nur das Mandat hat, die Untersuchung von angeblichen Verstößen einer Seite vorzunehmen, nämlich der israelischen. Der untersucht also nicht, was die Hamas irgendwie möglicherweise falsch gemacht haben könnte, sondern der guckt nur, was haben eigentlich die Israelis gemacht. Wie gesagt, Hamas ist draußen, Fatah ist draußen, islamischer Dschihad, darum kümmert er sich nicht. Und eher wenig überraschend ist es deshalb, wenn dieser Posten dann auch von Leuten versehen wird, die aus ihrer Voreingenommenheit gegenüber Israel auch gar keinen Hehl machen. So wie zum Beispiel Richard Falk, den Namen werden vielleicht einige noch kennen, der hat diesen Posten zwischen 2008 und 2014 inne gehabt und Israel damals regelmäßig bezichtigt, ein Apartheidstaat zu sein, sowie zum Beispiel ethnische Säuberungen zum Nachteil der Palästinenser zu verüben. Im März 2016 musste das Amt mal wieder neu besetzt werden. Und besetzt wurde es mit dem kanadischen Juraprofessor Michael Link. Und wenn man sich dessen Vita mal anschaut, das ist dann ganz interessant, stellt sich raus, dass dieser Mann, Michael Link, schon seit 30 Jahren rege an Aktivitäten gegen Israel beteiligt gewesen ist. In diesen 30 Jahren hat er unter anderem die Israelis in die Nähe der Nazis gerückt, explizit gegen Israel gerichtete Anti-Apartheid-Wochen unterstützt, Petitionen gegen israelische Kriegsverbrechen unterzeichnet, Israel ethnische Säuberung unterstellt, die Legitimität von dessen Gründung 1948 angezweifelt. Es geht da nicht mehr nur um 67, es geht dann gleich um 48 und für die Isolation Israels auf diplomatischem Parkett plädiert. Mit anderen Worten, Michael Link, dieser kanadische Juraprofessor, hat sich für das Amt des Menschenrechtsrats Sonderberichterstatters für die palästinensischen Gebiete bestens qualifiziert, weil er die damit verbundenen anti-israelischen Anforderungen voll und ganz erfüllt. Der Menschenrechtsrat. Eine absurde Einrichtung, aber es geht im Grunde genommen sogar noch ein bisschen absurder. Muss sich ja auch steigern. Und das ist diese, die UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser, wie man hier sehen kann, auch wieder so ein Wortungetüm, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Wir waren vorhin schon mal kurz beim Gaza-Krieg im Sommer 2014 und am 22. Juli des nämlichen Jahres hat diese UNRWA eine Pressemitteilung veröffentlicht und die hat zumindest mich auf den ersten Blick verstört. Daran stand zu lesen, Zitat, die UNRWA hat heute im Rahmen einer Routineinspektion ihrer Räumlichkeiten in einer leerstehenden Schule versteckte Raketen entdeckt. So hieß es darin. Unmittelbar nach diesem Fund, nach diesem Raketenfund, das war der zweite von insgesamt dreien während des Gaza-Krieges 2014, unmittelbar nach diesem Fund habe man das Personal evakuiert, weshalb man leider keine genauen Angaben zur Zahl der Raketen machen könne. Diese Raketen seien schließlich, so hat es damals der UNRWA-Sprecher Christopher Gunness gesagt, diese Sprengkörper seien schließlich den Behörden übergeben worden. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Behörden im Gazastreifen werden natürlich von der Hamas geführt. Das heißt, genau von dieser Organisation, die ja vorher tausende von Raketen auf Israel geschossen hatte. Also man hat sozusagen, in gewisser Weise hat man da so eine Art Recycling-Kreislauf draus gemacht. Ist das ein Skandal? Natürlich ist das ein Skandal, aber dieser Skandal ist, und das ist das Problem, gleichzeitig der Normalzustand im Gazastreifen, denn die Bande zwischen der UNRWA und der Hamas ist tatsächlich sehr eng. Und das ist sie auch nicht erst seit der israelischen Militäroperation vom Sommer 2014. Aber schon die bloße Existenz der UNRWA ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, man könnte auch sagen einigermaßen grotesk, denn die als palästinensische Flüchtlinge geltende Personengruppe genießt innerhalb der Vereinten Nationen tatsächlich eine Sonderstellung. Alle anderen Flüchtlinge dieser Welt fallen in den Zuständigkeitsbereich des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, also des UNHCR. Das dürfte auch die Organisation sein, die wesentlich bekannter ist insgesamt. Wie gesagt, alle anderen fallen darunter. Die Palästinenser haben seit 1949 ihr eigenes Flüchtlingshilfswerk, nämlich eben die UNRWA. Warum ist die damals gegründet worden? Bitte? Seit 49. 49, genau. Die Gründung war, also 49 ist die Gründung beschlossen worden und erfolgt ist sie eigentlich 1950. Also nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg 48, 49 ist die UNRWA gegründet worden. Warum? Warum gibt es überhaupt eine eigene Flüchtlingsorganisation? Wenn man da so ein bisschen in die Archive guckt, stellt man fest, also die sind kurz nacheinander gegründet worden, muss man sagen, UNHCR und UNRWA. Die arabischen Staaten haben sich damals geweigert, dass die palästinensischen Araber, also damals hat man auch noch nicht von Palästinensern gesprochen, beziehungsweise nicht im heute gebräuchlichen Sinne, sondern eigentlich von arabischen Flüchtlingen, könnte also sagen von palästinensischen Arabern. Die arabischen Staaten wollten damals nicht, dass diese Flüchtlinge in den Beritt des UNHCR fallen. Warum nicht? Weil sie gesagt haben, ihr, die Vereinten Nationen, habt doch mit eurem Teilungsbeschluss 1947 überhaupt erst dafür gesorgt, dass es dieses Flüchtlingsproblem gibt. Ne? So nach dem Motto, Israel ist entstanden, daraus ist ein Flüchtlingsproblem resultiert. Die Gründung habt ihr letztlich durch den Teilungsbeschluss provoziert. Also sind es eure Flüchtlinge, also schafft für die gefälligst auch ein eigenes Hilfswerk. Wir hatten damals, 48, 49, gab es rund 700.000 palästinensische Araber, die im Zuge dieses Unabhängigkeitskrieges den neu gegründeten israelischen Staat nach dem Überfall der arabischen Staaten verlassen hatten oder verlassen mussten. Und nach den UN-Richtlinien wird dieser Flüchtlingsstatus bei den Palästinensern, und das unterscheidet die Palästinenser von allen anderen Flüchtlingen, und das steht auch der Genfer Flüchtlingskonvention entgegen, dieser Flüchtlingsstatus wird tatsächlich bis heute vererbt. Das heißt, die erdrückende Mehrheit der Palästinenser, inzwischen sind da 5,3 Millionen Palästinenser registriert. Also am Anfang waren es, bei der Gründung der UNRWA waren es 914.000, glaube ich. Inzwischen sind es 5,3 Millionen. Die überwiegende Mehrheit davon, die dort registriert sind, ist natürlich niemals geflohen, sondern hat diesen Status einfach durch die Abstammung von echten Flüchtlingen bekommen. Von denen, die damals geflohen sind, fliehen mussten, vertrieben worden, wie auch immer, es gab ja nicht den monokausalen Grund sozusagen, leben heute noch geschätzte 30.000 bis 50.000. Also das wären sozusagen die Flüchtlinge von damals. Alle anderen, die dann bis zu diesen 5,3 Millionen, haben das sozusagen durch Abstimmung bekommen. Und sie haben dadurch ein Anrecht zum Beispiel auf kostenlose Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung, Gesundheitsfürsorge und Sozialhilfe. Das ist schon einigermaßen skurril, dass man sagt, es gibt da so einen Sonderstatus. Es wird noch ein bisschen kurioser, wenn man bedenkt, dass über die Hälfte der 1948 geflüchteten palästinensischen Araber arabisch-palästinensisches Gebiet damals gar nicht verließ, sondern ins Westjordanland oder in den Gazastreifen umgesiedelt ist. Und weitere 10% sind nach Jordanien gegangen, dessen Territorium bis 1922 bekanntlich ebenfalls als Teil Palästinas galt. Trotzdem leben heute Millionen von Palästinensern als Flüchtlinge, das muss man dann in dem Fall tatsächlich in Anführungszeichen setzen, auf palästinensischen Grund und Boden und streben ihre Rückkehr an, auch das muss man in Anführungszeichen setzen, eine Rückkehr in ein Land, in dem sie ja nie gelebt haben. Und unterstützt werden sie dabei von der UNRWA und zwar ausdrücklich. Und daran sieht man auch den Unterschied zum UNHCR. Der UNHCR, dessen Mandat ist es, den Flüchtlingen dabei zu helfen, ein neues Zuhause zu finden, hier bei den Integrationen zu helfen und so weiter, bei den Formalitäten der Einwanderung. Die UNRWA dagegen hat, so schrieb sie es selbst anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens, Zitat, kein Mandat, um dauerhafte Lösungen für die palästinensischen Flüchtlinge zu finden, obwohl sie in den ersten Jahren ihres Bestehens noch das Recht hatte, Aktivitäten nachzugehen, die die Integration von Flüchtlingen in ihren Gastländern fördern. Das darf sie heute nach eigenem Bekunden nicht mehr. Eine solche Integration, also der Palästinenser in Syrien, in Jordanien, gut, da sind sie weitgehend integriert, aber im Libanon beispielsweise nicht, so eine Integration als dauerhafte Lösung würde natürlich den Verzicht auf das sogenannte Rückkehrrecht bedeuten und das hätte weitreichende Konsequenzen, denn damit würde natürlich die Existenz Israels anerkannt und damit müsste man dann auch auf die Befreiung ganz Palästinas, also auf die Zerstörung des jüdischen Staates, verzichten. Das heißt, die gesamte Erzählung von der Nakba und der grundsätzlichen Unrechtmäßigkeit Israels wäre damit hinfällig und es gäbe keine Möglichkeit mehr, über die Rückkehr von mehr als 5 Millionen Palästinensern letztlich ja die Demografie in Israel so zu verändern, dass die Juden dort zur Minderheit würden. Denn darum geht es ja letzten Endes. Dass die palästinensische Seite sich einer Akzeptanz der Realität und damit der Möglichkeit einer Koexistenz mit Israel verweigert, das ist die eine Sache. Was anderes ist es, dass es eine UNO-Einrichtung gibt, die UNRWA, die diese fatale Haltung auch noch tatkräftig fördert. Stellt sich die Frage, woher bekommt die eigentlich wer finanziert die eigentlich, wer hat daran ein Interesse oder wer unterstützt sie dabei? 92% ihres Haushalts erhält die UNRWA direkt von einzelnen Staaten, lange Zeit zuvorderst von den USA, von Deutschland und von Saudi-Arabien. Die UNRWA ist die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen. Das zeigt das Gewicht, das sie hat. Und sie ist mit knapp 30.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und davon sind bis auf 200 alle Palästinenser. Sie ist damit der zweitgrößte Arbeitgeber in den palästinensischen Gebieten hinter der palästinensischen Autonomiebehörde. Die UNRWA betreibt das größte Bildungswerk des Nahen Ostens. Rund 500.000 Kinder lernt hier, wie Gil Yaron in der Tageszeitung Die Welt schrieb, Zitat, in 703 Schulen, dass sie Opfer israelischer Vertreibung sind, ein sakrosanktes Rückkehrrecht haben, das notfalls mit Gewalt durchgesetzt werden soll. Zwar habe UNRWA-Sprecher Christopher Gannes, den habe ich eben schon mal zitiert, zwar habe der verlautbaren lassen, dass er eine falsche Anschuldigung, für die es keine Beweise gibt, aber an der Wand im Büro von Christopher Gannes prangt in Jerusalem ein riesiges UNRWA-Poster, auf dem es auf Arabisch heißt, die Rückkehr, Recht der Flüchtlinge. So viel also auch zur Glaubwürdigkeit dieses UNRWA-Sprechers. Und weil das so ist, nimmt es auch nicht Wunder, dass die UNRWA, wie schon kurz gesagt wurde, enge Verbindung zu Hamas unterhält. Das ist ja einigermaßen unglaublich. Wie kann eine UN-Einrichtung Verbindung zu einer terroristischen Organisation haben? Spürt man der Sache nach, stößt man schnell auf ein Interview vom Oktober 2004, ein Interview mit dem seinerzeitigen UNRWA-Generalkommissar Peter Hansen. Der hat in einem kanadischen Sender gesagt, Zitat, ich bin mir sicher, dass Hamas-Mitglieder auf der Lohnliste der UNRWA stehen. Ich halte das jedoch nicht für ein Verbrechen, denn die Hamas ist eine politische Organisation, nicht jedes Mitglied ist ein Militanter. Wir führen keine politischen Überprüfungen durch und schließen irgendwelche Leute aus, nur weil sie die ein oder andere politische Überzeugung haben. Besagter Christopher Gannes hat im Januar 2009 der Jerusalem Post auf die Frage, ob seine Organisation etwas gegen die Infiltration durch Terroristen unternehme, gesagt, Zitat, die palästinensischen Mitarbeiter unterschreiben ein Formular, in dem sie bestätigen, dass sie keine politischen Verbindungen haben und nicht an Aktivitäten teilnehmen werden, die die Neutralität der UN verletzen würden. Aber dass diese Verstöße gemeldet werden, müssen sie auch gar nicht befürchten. Und das sagt kein Geringerer als James Lindsay, der Mann war mal Justiziar der UNRWA, 5 Jahre lang von 2002 bis 2007. Er hat gesagt, bewaffnete Gruppen haben keine Hemmungen, ihre Waffen einzusetzen, um ihre Ansichten zu bekräftigen oder diejenigen zu bestrafen, die nicht mit ihnen übereinstimmen. Darum passiert es vor allem in Gaza, der Westbank und dem Libanon selten, dass ein Angestellter meldet, dass ein anderer diejenigen Regeln gebrochen hat, die politische Reden verbieten oder gar Verbindungen zum Terrorismus hat. Es gibt einen Journalisten aus Israel namens David Bedein, der hat seit Jahren zur UNRWA recherchiert und der präsentiert in seinem Buch UNRWA, A Roadblock to Peace, eine ganze Reihe von wirklich krassen Beispielen für die Kooperation der UNRWA mit Terroristen. Beispiel: Gedenkzeremonien für Hamas-Führer werden in UNRWA-Schulen abgehalten. UNRWA-Lehrer widmen sich nach Feierabend dem Raketenbau und werden im Falle ihrer Tötung in den UN-Schulen als Märtyrer gefeiert. UNRWA-Jugendclubs mutieren zu Terroristentreffs. Und dazu kommt noch, dass das Lehrmaterial und Lernmaterial, das in den UNRWA-Schulen verwendet wird, dass das vor Antisemitismus nur so strotzt. Wenn man reinguckt, stellt man fest, auf den Landkarten gibt es kein Israel. Juden haben laut diesen Schulbüchern keine heiligen Orte in Palästina, sondern bloß gierige Ambitionen. Und ab und zu finden auch Wahlen zu den UNRWA-Angestelltenvertretungen statt. Die letzte war im September 2012. Und im September 2012 hat bei diesen Wahlen die Hamas-Liste einen deutlichen Sieg erzielt. Damals haben 11.500 UNRWA-Mitarbeiter ihre Stimme abgegeben. Die Hamas gewann alle 11 Sitze im Lehrersektor, 6 von 7 im Arbeitersektor und 8 von 9 im Dienstleistungssektor. Fragt sich, und was ist mit den anderen? Gab es denn keine konkurrierenden Listen? Doch, die gab es. Das war die Liste des islamischen Dschihad innerhalb der UNRWA. Und immer wieder, also um mal das, um die Social Media ins Gespräch zu bringen, immer wieder breiten Bildungseinrichtungen der UNRWA, gerade die Schulen oder deren Personal, außerdem ihre der Hamas zugeneigten Aktivitäten auch eben in den sozialen Netzwerken aus. So gab es zum Beispiel in einer UNRWA-Schule in Gaza im Oktober 2015 eine von der Schule auf Facebook dokumentierte Feierstunde zugunsten von denjenigen Palästinensern, die mit Messern, Äxten und anderen Stichwerkzeugen auf jüdische Israelis losgegangen waren. Diese Schüler und Schülerinnen hatten aus diesem Anlass Plakate mit Parolen angefertigt. Wir folgen deinem Ruf, O Al-Aqsa, und werden unser Blut und unsere Seelen für dich opfern, stand zum Beispiel auf einem Schild geschrieben, das ein junges Mädchen in den Händen hielt. Auf einem anderen, das ein kleiner Junge in die Kamera hielt, war zu lesen, Zitat, wir sind Herren und keine Sklaven, wir sind diejenigen, aus deren Mitte jeden Tag ein Shahid, also ein Selbstmordattentäter, hervorgeht. Ein anderer Knabe präsentierte ein Plakat mit der Aufschrift, Zitat, wenn die Juden der Wind sind, ist die Revolution der Tornado. Mit anderen Worten, das waren jetzt nur 3 Beispiele, hier ermutigte eine UNRWA-Schule ihre sehr jungen Schülerinnen und Schüler, die Ermordung von Juden zu unterstützen, auch um den Preis des eigenen Lebens. Es gibt einen sehr aktiven Blogger mit dem Namen Elder of Zion, also dem Kunstnamen Elder of Zion, der hat auf die Zeremonie und auf die Fotos hingewiesen und dann ist zweierlei passiert. Und das, auch das beschreibt sehr schön, wie diese UNRWA beschaffen ist. Der betreffende Facebook-Eintrag ist gelöscht worden und das UNRWA-Logo ist aus dem Facebook-Profil der Schule verschwunden. Und das war's. Keine Erklärung, keine Untersuchung, keine Konsequenzen, sondern letztlich nur den Versuch, Spuren zu verwischen und so zu tun, als sei der Auftritt der Schule im Grunde genommen gar kein offizieller. Also dieses Logo da rechts oben hat sich dann später nicht mehr gefunden. Dieses, also irgendeine Privataktion, haben wir nichts mit zu tun. Aber das Internet vergisst ja bekanntlich nichts. Und in mehreren Berichten hat UN Watch, die ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe jetzt, die Aktivitäten von Mitarbeitern der UNRWA in den Social Media dann aufgedeckt. Es gibt eine Dokumentation vom September 2015. Und da werden 12 UNRWA-Beschäftigte aufgelistet, die auf ihren Facebook-Seiten ziemlich unverblümt antisemitisch aufgetreten sind und zum Terror aufgerufen haben. Einen Monat später hat UN Watch Auszüge aus den Facebook-Seiten von nochmal 10 weiteren UNRWA-Mitarbeitern zusammengestellt. Und die zeigen, wie Mitarbeiter der Vereinten Nationen öffentlich diese Messerintifada unterstützen. Auch hier wieder die Frage, was ist passiert? Die UNRWA hat die Vorwürfe dementiert, dann hat sie versucht, die Glaubwürdigkeit von UN Watch in Zweifel zu ziehen. Schließlich hat sie doch noch den einen oder anderen Mitarbeiter, unter anderem den hier, entlassen, suspendiert, um genau zu sein. Also hat ein bisschen Aktivität sozusagen vorgeschützt. UN Watch ist aber dran geblieben, hat Ende November 2015 weiter zahlreiche Facebook-Einträge von Mitarbeitern gefunden, in denen entweder Terror glorifiziert oder Antisemitismus propagiert wurde oder sogar beides. Das heißt, mit einzelnen Suspendierungen war es dann offenkundig irgendwie doch nicht getan. Aber das ist auch nicht verwunderlich, muss man sagen, denn der Antisemitismus und die Unterstützung von Islamismus und Terror sind ein grundsätzliches Problem der UNRWA und eben nicht bloß ein individuell ist, das man eben mit der Suspendierung von einzelnen Lehrern beispielsweise lösen könnte. Der amerikanische Journalist David Daniel Greenfield schrieb im Juli 2014 während des Gaza-Krieges, als mal wieder Raketen der Hamas in einer UNRWA-Schule gefunden worden waren, Zitat: Wenn eine Organisation überwiegend aus Hamas-Mitgliedern besteht, die Hamas-Ziele verfolgen, dann ist diese Organisation letztlich mit der Hamas deckungsgleich. Das heißt, die UNRWA ist letztlich die Hamas. Und seine Forderung lautete deshalb: Entzieht der UNRWA die finanzielle Unterstützung. Tatsächlich muss man sagen, ist dieses Hilfswerk ein Teil des Problems und nicht der Lösung, weil es eben schon die Flüchtlingsproblematik verewigt, statt auf ihr Ende hinzuarbeiten. Diese UNRWA folgt komplett dem palästinensischen Narrativ und bekräftigt es. Sie verstärkt den Antisemitismus, die Opferhaltung und den Märtyrerkult der Palästinenser. Dass sich also die Hamas in diesen Reihen tummelt und pudelwohl fühlt, das ist deshalb weder ein unglücklicher Zufall noch ein Versehen, sondern es ist nur folgerichtig, denn letztlich ist die ganze Struktur des Hilfswerks der UNRWA darauf ausgerichtet. Fass also nochmal kurz zusammen. Die UNESCO bestreitet einen jüdischen Bezug zu Jerusalem im Allgemeinen und zum Tempelberg im Besonderen. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, wirft Israel als einzigem Land vor, die geistige und die körperliche Gesundheit von Menschen sowie die Umwelt zu schädigen. Für die UNO-Frauenrechtskommission ist Israel die Nummer 1 unter den Frauenrechtsverletzern auf dem Erdball. Der Menschenrechtsrat verurteilt Israel häufiger als alle anderen Länder dieser Welt zusammen und wirft ihm in Kommissionsberichten schwerste Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen vor. Die UNRWA ist keine Einrichtung, die Flüchtlingen hilft, sondern eine von der Hamas dominierte Organisation zur Zerstörung Israels. Und auch die UN-Generalversammlung verabschiedet auf ihren Sitzungen regelmäßig mehr Resolutionen gegen Israel als gegen alle anderen Länder zusammen. Jetzt gab es in der Geschichte der Vereinten Nationen schon immer Beschlüsse gegen Israel, auch viele, aber in den vergangenen Jahren hat sich diese Verurteilerei wirklich zu einem völligen Irrsinn ausgewachsen. Und das hat benennbare Gründe. Wir finden, das machen wir in dem Buch auch deutlich, denke ich, dass es zu den wirklich großen Irrtümern gehört, diese Vereinten Nationen gewissermaßen für etwas Grundgutes, Vernünftiges und Überparteiliches zu halten und in ihr gewissermaßen die globale Hüterin der Menschenrechte zu sehen. Natürlich, die Vereinten Nationen waren ursprünglich ein antifaschistisches Kriegsbündnis, gegründet, um, Zitat, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat. Das steht so in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen. Aber schon in der Gründungsphase hat sich der unauflösbare Gegensatz zwischen der idealistischen Vorstellung universeller Menschenrechte und der harten Realität nationalstaatlicher Souveränität offenbart, die Vereinten Nationen vermutlich immer begleiten wird. Aber es hat sich was geändert in der Zeit. Während die Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen in ihrer Mehrzahl immerhin bürgerliche Demokratien waren, haben sich die Kräfteverhältnisse im Zuge der Dekolonisierung geändert. In den 1960er und 70er Jahren ist eine Vielzahl neu gegründeter oder unabhängig gewordener Staaten in die Vereinten Nationen geströmt und von denen haben sich bald viele als Despotien konsolidiert und die Gründungsideale der UN häufig als Neokolonialismus verunglimpft, um damit die Menschenrechtsverletzungen an ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern zu überdecken. Es hat sich was geändert, aber was gleich geblieben ist, ist die grundsätzliche Struktur der Vereinten Nationen und gewissermaßen ihr Modus operandi. Immer noch gilt, ein Staat, eine Stimme. Was aber auch bedeutet, die Qualität der internationalen Menschenrechtspolitik wird dementsprechend zu einer Frage der Mehrheit. Und diese Mehrheit ist mittlerweile in fast allen UN-Gremien auf der Seite der arabischen und islamischen Länder. Also nicht diese Länder stellen nicht die Mehrheit ist auf ihrer Seite. Diese Staaten verfügen zum Beispiel im besagten Menschenrechtsrat über rund ein Drittel der Stimmen und sind gemeinsam mit vielen sogenannten blockfreien Ländern und immer wieder mit Russland und China in der Überzahl. Und innerhalb dieser Mehrheit unterstützt man sich gegenseitig, wählt sich zum Beispiel in verschiedene Gremien und man sorgt dafür, dass Menschenrechtsverletzungen in dem eigenen Land überhaupt erst gar nicht zur Sprache gebracht werden. Zugleich erwidern die ganzen Autokratien, Despotien und Diktaturen in der UNO seit dem Sechstagekrieg von 67 die westliche Kritik an ihren Menschenrechtsverstößen immer wieder mit lautstarken Angriffen auf Israel, um auf diese Weise sozusagen ein eigenes Engagement in Menschenrechtsfragen, man könnte sagen, zu simulieren. So und nicht anders erklärt sich die riesige Zahl an Resolutionen, in denen Israel verurteilt wird. Und deshalb sagen diese Verurteilungen, eben weil sie nur eine Frage von Mehrheiten sind, wenig bis nichts über den jüdischen Staat aus, dafür aber eine ganze Menge über die elende Gegenwart der Vereinten Nationen. Schon Abba Eban, der Mann war israelischer Außenminister und er war der erste Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen. Abba Eban hat das gewusst, als er mal gesagt hat, Zitat, wenn Algerien in einem Resolutionsentwurf erklären würde, dass die Erde eine Scheibe ist und Israel sie dazu gemacht hat, dann würde diese Resolution mit 164 zu 13 Stimmen bei 26 Enthaltungen angenommen werden. Das Zitat hat uns so gut gefallen, dass wir es dann auch eine Klappe drucken lassen haben, weil es einfach so, das wirklich in der kürzestmöglichen Form das ganze Problem auf den Punkt bringt. Die selektiven und einseitigen Resolutionen der UNO untergraben, wie Hillel Neuer im November 2013 schrieb, Zitat, untergraben das Kernprinzip, wonach Menschenrechtsstandards universell sind, und treiben die Parteien weiter auseinander. Es ist die UNO, die sich dafür entschuldigen sollte, ist immer noch Hillel Neuer, dass sie Israel als Sündenbock benutzt und dass sie den jüdischen Staat als Metakriminellen, dem für alle Übel der Welt die Schuld zu geben ist, dämonisiert und delegitimiert. Vor allem aber muss sie sich dafür entschuldigen, die Schreie der Millionen echter Opfer von Menschenrechtsverletzungen in aller Welt zu ignorieren und diese Opfer zu verhöhnen. Und auch Ron Prosor, den hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, Israels UN-Botschafter von 2011 bis 2015, Prosor sprach Ende des Jahres 2014 anlässlich der rituellen jährlichen Tagung der UN-Vollversammlung oder Generalversammlung zur Palästina-Frage in einer bemerkenswerten Rede Klartext. Prosor hat damals gesagt, und es lohnt sich, wie ich finde, ihn ausführlich zu zitieren, Zitat, der unnachgiebige Fokus der Weltöffentlichkeit, also wie gesagt, UN-Vollversammlung zur Palästina-Frage, Prosor spricht, der unnachgiebige Fokus der Weltöffentlichkeit auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ist ungerecht gegenüber den mehr als 10 Millionen Opfern von Tyrannei und Terrorismus im Nahen Osten. Während wir hier reden, werden Jesiden, Bahai, Kurden, Christen und Muslime exekutiert und vertrieben von radikalen Extremisten in einer Größenordnung von 1000 Menschen pro Monat. Wie viele Resolutionen haben Sie letzte Woche verabschiedet, die sich mit dieser Krise beschäftigen? Und wie viele Sondersitzungen haben Sie einberufen? Die Antwort ist null. Was sagt das über das internationale Interesse am Leben dieser Menschen? Nicht viel, aber spricht Bände über die Heuchelei der internationalen Gemeinschaft. Die schlimmste Unterdrückung des palästinensischen Volkes gibt es in den arabischen Ländern. Im überwiegenden Teil der arabischen Welt wird Palästinensern die Staatsangehörigkeit vorenthalten, werden sie auf aggressive Weise diskriminiert. Es wird ihnen verwehrt, Land zu besitzen oder bestimmte Berufe zu ergreifen, und dennoch wird keines, nicht ein einziges dieser Verbrechen in den ihnen vorliegenden Resolutionen erwähnt. Wenn es ihnen um die Misere des palästinensischen Volkes ginge, dann gäbe es wenigstens eine einzige Resolution zur Tötung von Tausenden von Palästinensern in Syrien. Und wenn ihnen die Palästinenser so am Herzen lägen, dann gäbe es wenigstens eine Resolution, die die Behandlung der Palästinenser in den libanesischen Flüchtlingscamps verurteilte. Aber es gibt keine. Der Grund dafür ist, dass es in der heutigen Debatte nicht darum geht, über den Frieden oder über das palästinensische Volk zu sprechen, sondern gegen Israel. Dies ist nichts anderes als ein Hass- und Bashing-Festival gegen Israel. Den Nationen, die immer noch den Vorurteil, den Vorzug vor der Wahrheit geben, rufe ich zu, j'accuse. Ich klage euch der Täuschung an. Ich klage euch an, weil ihr denjenigen, die unseren Staat zerstören wollen, Legitimität verleiht. Ich klage euch an, weil ihr in der Theorie Israel das Recht auf Selbstverteidigung zugesteht, in der Praxis aber Israel dieses Recht absprecht. Ich klage euch an, weil ihr Konzessionen von Israel verlangt, aber nicht von den Palästinensern. Angesichts dieser Vergehen ist das Urteil klar. Ihr seid nicht für den Frieden, ihr seid nicht für das palästinensische Volk, ihr seid nur gegen Israel. Das war Ron Prosor, Zitat Ende. Und genau das ist der Punkt. Es geht den Vereinten Nationen nicht um die Palästinenser. Die Parole lautet eben vielmehr, daher der Titel des Buches, Vereinte Nationen gegen Israel. Die Grundlage für diese institutionelle Diskriminierung, die auch weit mehr ist als die Summe israelfeindlicher Resolutionen einer Mehrheit von UN-Mitgliedern, diese Grundlage ist ein anti-israelisch drapierter Antisemitismus, der auch von den europäischen Staaten oft genug mitgetragen oder zumindest geduldet wird. Sei es um des Appeasements gegenüber Israels Feinden willen, sei es aus originär antizionistischem Antrieb, sei es aus ökonomischem Interesse, sei es aus anderen Gründen. Dem russisch-französischen Historiker Leon Poliakow wird die Aussage zugeschrieben, Israel sei der Jude unter den Staaten. Und eigentlich ist es sogar noch schlimmer. Die Juden waren unter den Menschen die angefeindeten anderen, bis sie nicht einmal mehr als Menschen galten und vernichtet wurden. Analog dazu war Israel lange Zeit unter den Staaten der angefeindete andere. Doch längst wird es in großer Einhelligkeit als souveräner jüdischer Staat überhaupt in Frage gestellt. Die Poljakow zugeschriebene Erkenntnis, Israel als Juden unter den Staaten, bleibt damit wahr und wird doch zunehmend falsch. Wahr, weil sich mit Israel individuelle jüdische Geschichte und Tragödie auf Nationalstaatsebene zu wiederholen droht. Und falsch wird sie, weil Israel eben nicht mehr unter den Staaten als solcher wenigstens noch akzeptiert wird, sondern weil es zunehmend ausgesondert wird. Die UNO als ideeller Gesamtstaat und in Anlehnung an Franz Neumann als globaler Unstaat verstanden, die UNO macht Israel zum jüdischen Gegenstaat und kündigt ihm im Falle des ungehinderten Fortgangs der Geschichte sein Ende an. Eine Entscheidung wie der UN-Teilungsbeschluss von 1947, der ja die Grundlage für die spätere Ausrufung, Proklamation des Staates Israel war, ein solcher Beschluss, eine solche Entscheidung wäre heute jedenfalls ganz sicher nicht mehr denkbar. Heute wird die UNO vor allem dazu beansprucht, Israel zu dämonisieren und zu delegitimieren, seine Selbstverteidigung zu kriminalisieren und ihn politisch zu isolieren. Lawfare heißt das Stichwort. Lawfare. Kriegführung mit den Mitteln des Rechts, also eine Mischung aus Law, dem Recht, und Warfare, der Kriegführung. Lawfare, das ist es, worum es den Gegnern des jüdischen Staates heute zu tun ist, während parallel dazu eben immer wieder auch terroristische Mittel eingesetzt werden, um Israel in die Knie zu zwingen. Man könnte also von einer Art Doppelstrategie sprechen, und an dieser sind die Vereinten Nationen entscheidend beteiligt, zumal sie ihren guten Namen dafür geben. Damit haben sie sich inzwischen in das Gegenteil dessen verkehrt, wofür sie ursprünglich einmal angetreten waren. Dank den USA fasst der Sicherheitsrat zwar normalerweise keine rechtsverbindlichen Beschlüsse gegen die Interessen Israels, aber in vielen anderen Gremien sorgen die permanenten, absurden Verurteilungen dafür, dass Israel immer mehr zum Paria wird. Und deshalb ist es, auch wenn es ein bisschen drastisch klingen mag, zugegeben, deshalb ist es aus unserer Sicht keineswegs abwegig, die Vereinten Nationen mit all ihren Unter- und Nebenorganisationen als größte antizionistische Organisation der Welt zu bezeichnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.